Zum Sunday Service in einer neuen Ausgabe hier an dieser Stelle mit neuer Musik. Eben gerade hörten wir BBO, das ist Stephen Wilkinson. Der hat Anfang des Jahres eine neue EP veröffentlicht. Die heißt Down to the Sound. nein, gar nicht, die heißt The Green EP, Down to the Sound, das ist einer dieser Tracks, also The Green EP mit schon 6 Stücken drauf, also eine EP mit 4 Tracks, manchmal gibt es auch welche, wo nur so 4 drauf sind, 6 finde ich dann irgendwie dann doch ein Tick besser und wir hörten den Song Dye the Water Green, das war Bibio und es gibt noch mehr Musik natürlich in der Sendung von Pau, einem neuen Projekt aus Hamburg, ebenfalls dabei sind die Kaiser Chiefs, es gibt ein tolles von Mac DeMarco. Ich habe Joan S. Policewoman für euch dabei. Dann elektronisches mit, wie heißt er noch gleich hier, Shit Robot. Und außerdem tolle 60s Sounds aus England mit We Are Catchers. Außerdem die neue Platte von War on Drugs und noch viel, viel mehr neue, tolle, spannende Musik. Hier geht's weiter mit Nini Cherry. To go on is hard dry paints put on the canvas. Why you waiting over there on the phone? Who you think is gonna call ya? It's a mountain of relief up above ya. Yeah, someone's gotta love ya. Phone's gotta sing pictures of indictment, sucking up to local enchantment. Just crisp for your heart and food for your thoughts, and someone to uphold ya. It's grub that you need, all the living makes you bleed. Don't think I'm so silly. Cynical, das war ein Track von Nini Cherry. Nini Cherry kommt aus Schweden und hat Ende der 80er Jahre mit Tracks wie Buffalo Stance oder auch Manchild richtige kommerzielle Welterfolge gehabt. Dann hat sie es ziemlich lange sein lassen mit dem Musikmachen, wahrscheinlich eher um die Familie und um das Kindergroßziehen gekümmert. Ihr letztes Album Man ist 96 erschienen, dann war 18 Jahre lang Pause und jetzt gibt es mit Blank Project ein neues Album von Nini Cherry. Sie hat sich von ihrem damaligen Sound schon ziemlich weit entfernt. Neue Platte wurde produziert von Kieran Hepton, den man auch als Fortet kennt. Und als Musiker sind die beiden Boys von Rocket Number 9 mit hier dabei gewesen. Trotz dieser ganzen, sag ich mal, personellen Lorbeeren ist die Platte dann doch etwas enttäuschend. Auch ein Track, bei dem hier die eine Dame aus Schweden mitsingt. Wie heißt sie noch gleich? Es fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich gucke mal aufs Cover hier. Robin heißt sie, genau. Auch der Track ist nicht wirklich großartig. Ich finde die Platte eine ziemlich große Enttäuschung, muss ich sagen. Von Nini Cherry hätte ich mir dann doch irgendwie einen Tick mehr erwartet. Mehr so ein Sound, wie man ihn aus den 80er Jahren von ihr kennt. Das wäre zwar ein bisschen retro gewesen, trotzdem aber richtig nett, schätze ich mal. Weiter geht's mit einer Band, die hat sich nicht 18 Jahre, sondern nur 4 Jahre Zeit gelassen für ihr neues Album. Das wird heißen Wild Crush, erscheint im Mai. Und hier schon mal vorab die neue Single We Are Floating vom Archie Bronson Outfit. We are flowing. satte Gitarrensounds hier von der britischen Band Archie Bronson Outfit. We Are Floating, der Track gerade eben, erinnert schon so ein bisschen an das, was man von den Black Keys ansonsten kennt. Das Ganze vom kommenden Album Wild Crush. Ob der Rest dann auch so rockig klingt, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Mitte Mai erscheint das Album dann erst. Auch die nächste Platte, schon mal ein Blick in die Zukunft. Und zwar ist das die We Have Band, auch die kommen aus England und haben sich für ihr drittes Album Movements überlegt, dass sie eigentlich nur Songs aufnehmen wollen, die die anderen Bandmitglieder, also wenn sie einen Song geschrieben haben, zum Tanzen bringen. Der es irgendwie nicht hinbrachte mit dem Tanzbein schwingen, der Song wurde wieder von der Liste gestrichen und so wurde also Movements aufgenommen, produziert von Tim Goldsworthy von DFA Records, der ja ein Händchen für elektronische Produktion hat. Ob man das hier raushören kann bei der Vorab-Single? Schaut einfach mal, hört einfach mal selbst herein. Hier kommt der Track Someone von der We Have Band. Can you recall the sorts of moment? Can you? Die We Have Band hörten wir gerade mit ihrem Track Someone. Vielleicht hätte man nicht nur die Tanzbarkeit, sondern auch andere Faktoren wie Kreativität und Originalität mit auf die Liste setzen sollen bei der Songauswahl. Etwas blass bleibt dieser Track ja dann doch hier so ein bisschen. Und wie gesagt, Movements, das kommende Album erscheint Anfang Mai. Hoffentlich ist dann doch noch ein bisschen mehr Farbtupfer da drauf. Auf diesem Album, produziert wie gesagt von Tim Goldsworthy von DFA Records, der auch nicht immer ein Garant für richtig großartige Tracks ist. DFA Records, da ist auch die nächste Platte erschienen, und zwar von Shit Robot. Dahinter verbirgt sich Marcus Lampkin, der kommt eigentlich aus Irland, hat mal eine Zeit lang in New York gewohnt, auch dann die DFA-Posse kennengelernt und dann irgendwann auch nach Deutschland gezogen. Ich schätze mal nach Berlin. Vor 4 Jahren erschien sein Debütalbum From the Cradle to the Rave. Tolle Elektronikplatte, hier auch damals Platte der Woche gewesen, mit Contributions, wie sagt man, mit Kollaborationen drauf. Alexis Taylor von Hot Chip zum Beispiel, der ist bei der neuen Platte nicht mehr drauf, die da heißt We Got a Love. Stattdessen gibt es zum Beispiel bei diesem Track hier an den Vocals Nancy Wang zu hören. Hier kommt Shit Robot mit dem Track Do That Dance. Do That Dance, ein Track von Shit Robot, an den Vocals war Nancy Wang zu hören, die war damals auch schon beim ersten Shit Robot Album als Künstlerin mit dabei, als Sängerin, und man kennt sie natürlich auch von anderen Bands wie vor allen Dingen The Juan McLean und auch vom LCD Sound System. Da hat Nancy Wang, eine amerikanische Sängerin, auch schon des Öfteren ausgeholfen. Ich mag ihre Stimme sehr, sehr gerne hören, auch bei diesem Track hier, aber man hat dann manchmal doch schon das Gefühl, dass sich das alles ein bisschen sehr ähnelt, also The Juan McLean und LCD Sound System und auch hier Shit Robot, wenn Nancy Wang mitsingt, ist das immer sehr prägnant und hat dann so einen ganz eigenen Stempel und dann dadurch aber auch dann wieder so ein bisschen vielleicht Identitätsverlust der einzelnen Künstler. Ich würde ja mal Nancy Wang vorschlagen, eine Solo-Platte rauszubringen. Das wäre doch mal was, das sie dann produzieren lässt von der ganzen DFA-Posse. Das wird auch sicherlich ein Number-One-Hit-Album. Das hier ist sicherlich keins, sondern nur was für eingefleischte Fans. Shit Robot, We Gotta Love, das neueste Album von dem Herren aus Irland. Kleiner musikalischer Stilwechsel. Jetzt gibt es hier Musik von dem Sampler Beyond Addis, die sich anlehnt an äthiopische Sounds aus den 70ern. Los geht's hier mit der Budos Band und dem Origin of Man. diese Jazz-Sounds aus Äthiopien natürlich erfunden, kein geringerer als Mulatu Astatke. In den 70er Jahren hat er viele gute, großartige Platten aufgenommen. Mulatu Astatke, ein Künstler aus Addis Abeba in Äthiopien. Und das eben gerade war nicht Musik aus den 70ern, sondern Musik aus der heutigen Zeit von einer Band aus New York kommen sie. Das gerade eben war die Budos Band aus Staten Island, genau. Und mit dem Track Origin of Man. Und diese sind vertreten auf einer Compilation, die nennt sich Beyond Addis, also Beyond Addis Abeba, dem Ursprungsort von Mulatu Astatke, wo diese sozusagen Ethio-Jazz-Geschichte mehr oder weniger erfunden wurde. Und hier drauf gibt es, auf dieser Compilation gibt es 14 verschiedene Bands, 14 verschiedene Künstler, wie The Heliocentrics zum Beispiel oder auch, wie kennt man vielleicht noch, The Shaolin Afronauts, einer Band aus Adelaide, aus Australien, die aber auch so einen Sound machen wie aus Äthiopien, aus den 70ern mit ganz viel Jazz und ganz wenig Funk sozusagen angereichert. Und da gibt es wirklich viel, viel zu entdecken drauf auf dieser spannenden Compilation. Ein weiterer Track davon von Safari. Auch die kommen aus New York. Ihr Track heißt Addis Abeba. Say a kiss is not a contract, and sin is not skin contact. We've gone beyond that, and every failure it's another step. Around every corner another net. Lost we often get, caught by Cupid's bow. But we don't listen, so we'll never know if love goes missing in a single breath. As our lives can, left our reflection like the right hand. In a pool of shallow words that were torn apart, like my world was when I lived with a lonely heart. With the verb love, like a grain of salt. On the tip of my tongue, I know it's my fault. And failure often blooms our insecurities. And love like the flower of the seed. Our pride won't devour our greed, but our love will. Kinda wish I was in love still. Do you love me enough to not always be right? Always right. Do I love you enough to admit when I'm wrong? Admit when I'm wrong. Do you love me? Do I love you? Trustworthy. So if we love each other, let's open up our eyes and let the bullshit slide. What's up, Genevieve? Our relationship is now sour with the power of the lemon tree. This is something we thought we'd never be. Either we fight the power of sour or turn public enemies. Cause sour ain't the flavor of love. Relationship's a job and the wages above the minimum. I called up the labor of love union. They said attention, I ain't paid you enough. But ain't no reason for you to childishly defend. I ain't feeling your style of defense. Here comes the silent treatment. You say you're cool, but not once have you smiled this weekend. We used to be the best of friends. I know sometimes I cross the line like a Mexican. I know I got more pride than two lesbians. But right now, my main question is, do you love me enough to not always be right? Always right. Do I love you enough to admit when I'm wrong? Admit when I'm wrong. Do you love me? Honesty. Do I love you? Trustworthy. So if we love each other, let's open up our eyes and let the bullshit slide. This communication, this relationship is through. No more ménage à trois. All you've done is make it hard for me and my girl. We are so through with accusations, confrontations, all because of you. Best you can step in if you learn your lessons. You only come back with the mess out of your selling. And I will get by if we trust in us. You and I will get by just with love and truth. Do you love me enough to not always be right? Always right. Do I love you enough to admit when I'm wrong? Admit when I'm wrong. Do you love me? Do I love you? Trustworthy. So if we love each other, let's open up our eyes and let the bullshit slide. You love me enough to not always be right. Always right. Do I love you enough to admit when I'm wrong? Admit when I'm wrong. Do you love me? Honesty. Do I love you? Trustworthy. So if we love each other, let's open up our eyes. Soulful Sounds hier beim Sunday Service mit Slacker the Beat Child, ein Künstler aus Kanada, der sich wirklich Slacker the Beat Child nennt. Der hat gerade eine Platte rausgebracht, Soul Movement Volume 2, natürlich der zweite Longplayer von ihm nach Soul Movement Volume 1, der vor, weiß ich gar nicht, 5 Jahren, glaube ich, erschien. Jetzt das neueste Werk hier mit Soul, ein bisschen R&B dabei. Ganz gut gemacht das Ganze, eben war der Track Miscommunication zu hören. Wir bleiben ein bisschen bisschen bei souliger Musik mit Bernhoft. Das ist der Justin Timberlake Norwegens. Bernhoft heißt er tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das sein Nachname oder sein Vorname sein soll oder ein Name, der gar nicht in seinem Pass drin steht. Auf jeden Fall hier sein Track Come Around, schon auf Heavy Rotation bei diversen großen Magazinen und Zeitungen, zumindest in den USA, und sicherlich auch ein ganz heißer Tipp, wenn ich wirklich auch musikalisch meine Baustelle, sicherlich einer der Entdeckungen des Jahres 2014. Und ein Track von Bernhoft. Klingt so ein bisschen musikalisch stimmlich wie Maya Hawthorne, und er lässt in Norwegen sicherlich die Eisberge dahin schmelzen. Bernhoft, der Norwegens Bestselling Artist. Der Track übrigens von seinem demnächst erscheinenden Album Islanders. Mit Sean Army, eine Band aus England, die mit ihrem letzten Album The English Riviera ziemlich viel Furore aufgewühlt haben oder für Furore gesorgt haben. Ich konnte mit dem Album nicht so richtig viel anfangen. Es gibt was Neues von Mit Sean Army, Love Letters heißt diese

ganz unverkennbar am Falsettgesang hier. Am Falsettgesang. Mein Gott, was für ein Versprecher. Die Wild Beasts, A Simple Beautiful Truth. Das Ganze von ihrem neuesten vierten Album, Present Tense. Wild Beasts as its best. Gallon Drunk sind auch nicht tot zu kriegen. Die Band aus London gibt es seit 88 und mit The Soul of the Hour veröffentlichen sie vor kurzem ihr neuestes Album. Hier gibt es einen Track von Gallon Drunk daraus zu hören. Der heißt The Speed of Fear.